allein, durch Wind und Regen, kein Ziel vor Augen, doch voller Mut. Der Weg ist rau, das Licht nur vage, doch etwas in dir bleibt still und gut. Du sprichst nicht viel, suchst nur dich selbst, es wird heller, selbst im tiefsten Dunkeln. Ein Lächeln reicht, ein Blick genügt und Hoffnung wächst, es beginnt zu funkeln. Herz aus Gold, wohin du gehst, bleibt etwas da, das nie verweht. Du suchst dich selbst und gehst. Spürst du, es war nicht umsonst.